Und der König sagte, bringt ihn zu mir, ich will ihn mir selbst vorbehalten. Als er mit ihm sprach, sagte er, du bist von heute an bei uns in fester Stellung und vertrauenswürdig.